sicher, dass ihr bleiben wollt. Seid ihr sicher, dass ihr nicht wählen wollt? Seid ihr sicher, dass das alles ist, was das Leben euch im Moment verspricht? Seid ihr sicher, dass ihr bleiben wollt? Seid ihr sicher, dass ihr nicht wählen wollt? Seid ihr sicher, dass das alles ist, was das Leben euch im Moment verspricht? Seid ihr sicher, dass das alles ist, was das Leben euch im Moment verspricht?